Jeder möcht da mal mit, jeder passt da gleich mit und marschiert in demselben Schritt und Tritt. Trara, trara, bläst die Fanfare, sie trennt im Nu so viele Paare. Wenn die Trommel sich rührt und die Garde marschiert, jeder Mann eine Sehnsucht gleich verspürt. Jeder möcht mal mit, jeder passt gleich mit. Und marschiert in demselben Tritt.